Lektion 6. 6a. 6a. Давайте пройдемся по исторической части Берлина. Morgen sehen wir uns die Hufeisensiedlung aus den 20er Jahren an. Gefällt dir diese Bauweise? Nicht so sehr. Sieh mal, da vorne ist das Brandenburger Tor. Dahinter fängt unter den Linden an. Soll das Stadtschloss auf der Spreeinsel wieder aufgebaut werden? Im Moment fehlt der Stadt das Geld. Wie schade. Wir gehen gleich ins Nikolaiviertel. Da wurde der alte Stadtkern restauriert. Hier, das wollte ich dir zeigen. Schau mal da drüben. Ein Leierkastenmann. Hören Sie zu und wiederholen Sie. Завтра мы съездим посмотреть поселок Подковы, построенный в 20-е годы. Morgen sehen wir uns die Hufeisensiedlung aus den 20er Jahren an. Тебе нравится этот стиль? Gefällt dir diese Bauweise? Не особенно. Nicht so sehr. Смотри, прямо перед нами Бранденбургские ворота. Sieh mal, da vorne ist das Brandenburger Tor. За ними начинается улица Unter den Linden. Dahinter fängt Unter den Linden an. Собираются ли восстанавливать замок на острове Шпрее? Soll das Stadtschloss auf der Spreeinsel wieder aufgebaut werden? В настоящий момент городу не хватает денег. Im Moment fehlt der Stadt das Geld. Как жаль. Wie schade. Мы отправимся в квартал Святого Николая. Wir gehen gleich ins Nikolaiviertel. Там был восстановлен старый центр города. Da wurde der alte Stadtkern restauriert. Вот то, что я хотела тебе показать. Hier, das wollte ich dir zeigen. Вон там, смотри, шарманщик. Schau mal da drüben, ein Leierkastenmann.